Das Sportturnier um Preis Fackel des Songun wurde eröffnet. Bei dieser Veranstaltung in Pyongyang, Saryeon, Hamhung und weiteren Orten werden Wettkämpfe in rund 10 Sportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball und Tischtennis ausgetragen. Am 13. Juni gab es im Stadion Pyeongsong eine Eröffnungsfeier. Park Tae-sung, Vorsitzender des Bezirksparteikomitees Südpyongan, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler und Werktätigen und Schüler in der Stadt Pyeongsong nahmen daran teil. Nach der Eröffnungsfeier gab es ein Fußballspiel der Frauen zwischen den Bezirken Südpyongan und Jagang.